hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten. Ballermann-Nana-Nachrichten. Deutschland! Der aus der Populismuskiste aufgetaucht ist ein Gesetzentwurf gegen Sozialmissbrauch. Weil Armutseinwanderung rechte Wähler zieht, wird etwas bekriegt, das es gar nicht gibt. Der kleine Stammtisch denn gern in die Ecke. Tritt zurück im Dezember. Sexy, wie arm hast du die Stadt gemacht? Und mit Hamburg bewirbt man sich für Olympia. Das tut der alten Stadtkasse noch weh. Frankreich-Kabinett! Le Kabinett! Ist plötzlich weg! Ist plötzlich weg! Nach Skandalen löst sich die Regierung auf. Oh, Revoir-Affäre, Affäre, das kommt dich ständig in die Quere mitten in Paris. Für Hollande ist das keine kalte Dusche, das ist eine Eisbucket-Challenge! Ballermann-Nana-Nachrichten, Ballermann-Nana-Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR3.